jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer... Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Das ist High Noon, Ihr Western-Podcast von Bremen 2. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Mein Name ist Bastian Pastewka. Und wie immer kümmern wir uns hier in High Noon um historische Western-Hörspiele von Radio Bremen. Ungewöhnliche Cowboy-Geschichten in Mono, vorwiegend aus den 1950er und 60er Jahren. Wir wollen heute wieder die Banditen am Pass abfangen und in den Napf spucken. Mit einem Wild-West-Hörspiel-Schocker von 1968, Der Mörder von Grickertown. Bill, meine Pistole! Heinz Klevenow ist der Sheriff von Grickertown, einer kleinen Stadt, beziehungsweise er war es. Der Sheriff ist alt geworden und erzählt uns seine Geschichte. Die Geschichte seines besten Freundes Tom. Du bist der Sheriff. Hast geschworen, nicht zu dulden, was wider das Recht steht. Und dieser Freund Tom Bradley wird von Charles Brauer gespielt. Noch kaum zu erkennen, aber er ist es. Außerdem sind in diesem Stück die Radio Bremen Western-Veteranen Herbert Steinmetz, Herbert Leonard, Kurt Zielke und Dieter Ohlendieck dabei. Howdy, der Mörder von Grickertown. Radio Western von Wolfgang Altendorf. Die Regie hat Günther Siebert. Die Schlinge zog Tom Bradley, zog ihm seine Kehle zu. Und am Galgen hängt Tom Bradley, und er lässt mir keine Ruhe. Hallo, Sheriff. Hallo. Das ist Tom Baxter, Korrespondent von der Evening News aus Amerika. Hallo, Sheriff. Hallo. Tom will deine Geschichte hören, alter Bursche. Er ist auf der Jagd nach guten Stories. 3 Schilling für dich. Ist das ein Geschäft? Und die Schlinge zog Tom Bradley, zog ihm seine Kehle zu. Hä? Eine Whisky für den Sheriff. Die Gentlemen zahlen. Sie spendieren dem alten Sheriff einen Whisky und 3 Schilling. Abgemacht, setzt euch. Danke. Okay. Ach, er lässt mir keine Ruhe. 3 Whisky, Gentlemen. Na dann, Prost. Auf Tom Bradley. Auf Tom Bradley. Wer ist das? Ein Mörder. Er sagte zu mir, ich verzeihe dir, Sheriff. Er bedankte sich bei mir. Wissen Sie, Sir, ich war Sheriff von Grickertown, einem kleinen dreckigen Nest. Ein Drecksnest, ja. Aber ein ziemlich großes, verdammt nochmal. Beste Sheriff von ganzen Grickerland. Ja, das liegt wohl schon weit zurück. Ja, 50 Jahre. Damals war ich 35. Können Sie rechnen, Sir? Sheriff von Grickertown, ja. Ein guter Sheriff, der beste Sheriff weit und breit. Es gab keinen besseren. Na, Sir, hier, mit dieser schmutzigen Hand legte ich Tom Bradley die Schlinge um den Hals. Die elendeste Schlinge um den besten Hals, den je es gegeben hat. Und ich kann die Finger noch bewegen. Ich kann auch eine Faust machen. Sehen Sie? Ja. Sie ist nicht abgefault. Tom Bradleys Hände sind verfault. Wo kommen Sie her, Sir? Aus Amerika. Da weiß man nichts von Tom Bradley. Nein. Wenn du uns die Geschichte erzählst, Sheriff, dann weiß man sie auch in Amerika. Die Evening News ist eine große Zeitung. Dann wird Tom Bradley wieder lebendig, ja? Er hat's verdient. Womit fing es an, Sheriff? Mit Diamanten, habe ich recht? Wir fanden Diamanten, ja. Jeder fand Diamanten damals in Grickertown. Tom Bradley schleppte mich auf seinem Rücken den ganzen Tag, die ganze Nacht. Da seht, hier die Narbe, da lag der Felsblock drauf. Und das Blut lief Tom Bradley über den Rücken und Er band das Tuch fester und er weinte und fluchte, aber er schleppte mich durchs Gras einen Tag und eine Nacht. Und was dann? Wir hatten genug von den Diamanten. Tom Bradley kaufte sie an der Ranch und ich wurde Sheriff. Ja, und dann? Dann schickte Tom einen Brief nach England und es kam für ihn ein Brief aus London und plötzlich war sie da. Bess. Toms Frau. Ja. Die er umgebracht hat. Ja, die er umgebracht hat. Herein, wenn's kein Lumpenhund ist. Hallo, Charles. Hey, Bill, einen Whisky für Tom Bradley. Okay. Dass du dich mal wieder sehen lässt. Was gibt's denn Neues auf deiner wackeligen Ranch? Und was macht Bess? Hallo, Tom Bradley, eisgekühlt. Vorsicht. Mensch, die Evi, so ein Pferd. In den Stall, abreiben, Hafer, vom Besten. Sag mal, Tom, willst du aus ihr eine Schindmähre machen? Reib sie tüchtig ab, bitte. Na, was macht das Gras? Das Gras? Es wird bald brennen. Wieso ist was passiert? Ich habe dem Sheriff von Grickertown eine Anzeige zu machen. Ja, dann setz dich erstmal. Ja, also, was ist los? Ich habe dem Sheriff von Grickertown einen Mord anzuzeigen. Mord? Bill, meine Pistole! Hier ist sie. Was denn? Ich brauch doch dein Schießeisen nicht, Tom. Ja, nun los. Wo, wann und wer? Der Mörder heißt Tom Bradley. Tom Bradley? Ach so, du hast zuerst geschossen, was? Ja, Tom Bradley drückt immer zuerst ab. Naja, Notwehr ist kein Mord. Ich habe allein geschossen, Sheriff. Naja, der andere hatte keine Zeit mehr. Wer ist es denn? Einer von hier? Ja. Bess. Bess? Du hast Bess erschossen? Bess ist tot, Sheriff. Ich habe sie umgebracht. Ja, aber Bess ist doch deine Frau, Tom. Ich habe Bess, meine Frau, umgebracht, Sheriff. Ich sage, du bist verrückt. Was ist los? Du hast das Protokoll aufzunehmen und mich einzusperren. Ja, ich kenne mich aus. Scheint mir nicht so. Wenn du es getan hast... Ich habe es getan. Und weshalb, Tom? Ich habe sie erschossen, Sheriff. Weshalb hast du sie erschossen? Ein Tom Bradley erschießt eine Frau nicht ohne Grund. Das geht dich nichts an. Doch, das geht den Sheriff etwas an. Sie hat sich mit Pitt eingelassen. Ich brauchte einen Lappen für meine Pistole. Ich war dabei, meine Pistole zu reinigen. Ja. Deshalb rief ich nach ihr. Nach meiner Frau. Ja. Wo war sie? Ich wusste es nicht. Bei Gott. Ich wusste es nicht. Ich suchte sie. Die Ranch ist nicht groß. Dann gab ich es auf. Irgendwo wird sie sein, dachte ich. Ich rief nach Pitt. Wo waren die beiden? Ich ging ins Haus zurück, lud meine Pistole, tat es, ohne zu wissen, wo sie waren, sie und Pitt. Dann ging ich zur Scheune. Da waren sie? Ich wartete, bis er weg war. Ich wusste, ja. Ich wusste, dass er nun zu den Stallungen ging. Ja. Und du stelltest Bess zur Rede, aber sie reizte dich nicht. Sie trumpfte auf, sie warf dir ihren ganzen Hass ins Gesicht. Ist es so? Da warst du nicht mehr Herr über dich selbst. Da ging deine Pistole los. Ha? Ging sie nicht von selbst los? Ich wartete, bis er weg war. Dann entsicherte ich meine Pistole. Dann drückte ich ab. Nein, so war es nicht, Tom. So und nicht anders, Sheriff. Ich hab sie erschossen. Nimm doch Vernunft an. Ich hab sie erschossen, weil es notwendig war. Du hast sie erschossen, weil sie dir in den Schuss lief. Frauen sind verrückt. Nur geh nach Hause. Sieh zu, dass du diesen Lumpen, diesen Pitt aufstöberst. Bring ihn her, schleif ihn meinetwegen hinter deinem Sattel her. Bring ihn her. Ich werde ihm die Zunge schon lösen, verlass dich drauf. Ich habe es getan, Sheriff. Und bring mir den Lumpen. Ich habe es getan. Sie ist dir in die Pistole gesprungen, in ihrer Angst. Es ist ein Unfall. Ein schrecklicher Unfall. Es sind doch keine Zeugen da, Tom. Ich bin mein eigener Zeuge, Sheriff. Aber das ist doch Wahnsinn. Bess hat ihren Tod verdient. 100 Mal. Sie hat ihn nicht verdient. Niemand, der mit 2 Löchern im Kopf vor dir liegt, hat seinen Tod verdient, Sheriff. Und Pitt? Ich habe nicht nach ihm gefragt. Er ist verschwunden, nicht? Ich habe nicht nach ihm gefragt. Pitt hat Bess erschossen, nicht? Sheriff! Natürlich war es Pitt. Um ihn ist es nicht schade. Irgendeine Hure hat ihn zur Welt gebracht. Von ihr hat er sein vergiftetes Blut. Um den wär's doch nicht schade, Tom. Auf mich kannst du dich doch verlassen. So hat Grickertown einen Lumpen zum Sheriff. Ja, einen Lumpen mehr oder weniger. Darauf kommt's nicht an. Da, hier. Sieh hier. Mein Bein. Du hast mich geschleppt, bis du nicht mehr konntest. Und dann hast du mich weitergeschleppt. Und das Blut lief aus meinem Bein über deinen Rücken. Und du hast geheult vor Wut. Du hast neben mir im Gras gelegen. Und du hast das Tuch fester um das Bein gebunden. Das ist vorbei, Sheriff. Das ist nicht vorbei. Solange ich atme, ist das nicht vorbei. Draußen im Stall steht dein Pferd. Reite los, Tom. Steck das Gras hinter dir an. Verschwinde. Der Sheriff wird dich nicht einholen. Niemand wird dich einholen. Keiner wird durchs Feuer reiten, um einen Tom Bradley zu fangen. Und meine Pistole, das ist ein altes Ding, die taugt zu nichts mehr. Nein, Sheriff. Du kannst doch nicht von mir verlangen, dass ich dich gefangen nehme. Du bist der Sheriff. Ich bin dein Freund, Tom. Du bist der Sheriff. Dann will ich mein Amt niederlegen. Das darfst du nicht, Sheriff. Denn du hast es beschworen. Es geht um das Recht. Um das Gesetz. Ja. Und ohne das Gesetz ist Grickertown eine tote Stadt. Tom Bradley, im Namen des Gesetzes. Ich legte meine Hand auf Tom Bradleys Schulter, diese Hand da, Sir, diese Hand. Und ich kann das Glas packen mit dieser Hand. Ich kann meinen Whisky schlürfen, sie ist nicht verfault. Tom Bradleys Hände sind verfault. Ich war der beste Sheriff in Krieg-Erland. Ein Whisky für den Sheriff. Er lässt mir keine Ruhe. Und du hast ihn wirklich eingesperrt? Ich habe ihn eingesperrt. Er saß auf seiner Pritsche, wenn ich kam, und blickte nicht auf. Auch wenn ich ging, rührte er sich nicht. Ich setzte mich hin und schrieb, ich bin ein miserabler Sheriff. Leute, schrieb ich, nehmt mir das Amt von den Schultern. Das Amt drückt mich tot, Leute, schrieb ich. Aber ich zerriss das Papier und zündete mir damit meine Pfeife an. Deshalb kann ich auch keine Pfeife mehr rauchen. Und Tom Bradley wurde gehängt? Ja, Tom Bradley wurde gehängt. Aber noch, Sir, sitzt er bei mir in der Zelle. Stumm, rührt nichts an, was ich ihm bringe. Trinkt den Whisky nicht, den ich ihm bringe. Und die Leute stehen draußen vor meiner Tür. Frei, Sheriff! Frei, Tom Bradley ist kein Verbrecher! Was ist Grickertown ohne Tom Bradley? Boys! Wir haben den besten Sheriff, weit und breit! Und den besten Tom Bradley weit und breit. Ja, Tom Bradley hat seine Frau ermordet. Ja, jeder hätte es getan. Ja, ich hätte es auch getan. Und für jeden den Galgen, der es getan hätte. Das Gesetz kennt es nicht anders. Ein neues Gesetz für Tom Bradley. Was für ein Gesetz? Gib Tom Bradley frei, Sheriff. Tom Bradley ist mein Freund, Leute. So gib ihn frei! Er hat mir das Leben gerettet, Leute. Was hältst du ihn dann fest? Ohne ihn wäre ich nichts, Leute. Ohne ihn stände ich nicht hier. So lass ihn frei, Sheriff! Aber ich bin Sheriff! Gerechtigkeit, hä? Ja, Gerechtigkeit. Schöne Gerechtigkeit! Das kannst du Gerechtigkeit? Soll Tom Bradley wegen einer Hure hängen? Tom Bradley nennt es Gerechtigkeit. Ist Tom Bradley Richter? Sind wir Richter? Das ist es, Leute. Niemand von uns ist Richter. Nein! Niemand von uns. Drum lasst Gerechtigkeit ihren Lauf. Was sind wir ohne Tom Bradley? Er ist der Beste von uns. Und was sind wir ohne Gesetz? Lasst uns für die Gerechtigkeit beten. Leute, Tom Bradley hat seine Frau erschossen. Er wirtschaftet weiter draußen auf seiner Ranch und hat seine Frau erschossen. Er sitzt bei uns am Tisch, bestellt sich einen Whisky und hat seine Frau erschossen. Tom Bradley lebt, obwohl er seine Frau erschossen hat. Also, geht nach Hause, Boys. Überlasst Tom Bradley dem Richter. Und die Schlinge zog Tom Bradley, zog ihm seine Kehle zu. Und der Richter saß an seinem Tisch. Und die Geschworenen saßen an ihrem Tisch. Und der Richter hatte gut gefrühstückt, denn er hatte einen weiten Ritt vor sich. Seine Ranch lag draußen in der Steppe und sein Klepper war mager und müde. Aus dem Fenster sah seine Frau und winkte und hatte das Kindchen auf dem Arm und sagte, wink dem Väterchen, Kindchen, wink dem Väterchen. Der Richter ritt durchs Gras auf seinem müden Klepper nach Grickertown, um Tom Bradley zu hängen. Ja. Tom Bradley, bekennst du dich schuldig im Sinne der Anklage? Schuldig, Euer Gnaden. Und ich frage die Geschworenen, ist dieser Tom Bradley schuldig des Mordes an seiner Frau, Bess Bradley, geborene Thomason? Schuldig. Schuldig. Schuldig. Schuldig. Schuldig. Tom Bradley, du wirst wegen Mordes an deiner Frau... Das Gras brennt! Das Gras brennt! Was? Wo? Richter, der Wind treibt das Feuer auf eure Ranch zu. Was sagst du da? Auf eure Ranch zu, Richter. Tom, dein Pferd steht draußen. Hol's dir. Mein Pferd? Ja, die Ranch des Richters ist bedroht. Das Gras brennt. Geht mich das noch etwas an? Da geht kein Gaul drüber weg, Euer Gnaden. Los, Männer, wir müssen durch. Um Gottes Willen, wir müssen durch. Unmöglich, Euer Gnaden. Die Pferde wollen nicht. Los, willst du wohl. Los, vorwärts. Mit Euer Gnaden. Mit eurem lahmen Gaul werdet ihr lebendig geröstet. Helft doch, Männer, so helft doch. Tom Bradley! Tom Bradley mit seinem Pferd! Mit Evi, ja! Los, Evi, los! Ich muss ihm nach, um Gottes Willen, bleib! Hier bleiben, Euer Gnaden! Wenn er nicht durchkommt! Wenn hier einer durchkommt, dann ist es Tom Bradley! Und Tom Bradley rettete die Ranch? Er kam durch? Sir, wenn einer die Hölle kennt, Wenn einer das Fegefeuer kennt, wer die Hölle in sich drin hat. Das, was in ihm brannte, da drin in seiner Brust, das war heißer als die ganze Steppe. Ja, Tom Bradley kam durch. Ja, auf so einem Pferd, Teufel, auf so einem Pferd. Und die Hufe verbrannten dem Pferd und es lief weiter auf zerschmorten Stümpfen. Und dann lag es vor der Ranch im Gras und sah Tom Bradley mit seinen Augen an. Und ehe Tom Bradley etwas anderes tat, holte er sich die Pistole aus dem Bettschrank des Richters und schoss sein Pferd tot. Dann steckte er das Gras an vor der Ranch, wie das jeder tat damals und wie es notwendig ist, Feuer gegen Feuer. Und er rannte um die Ranch und trat das Feuer nieder, wo es zu wild aufflackerte. Und der schwarze, abgebrannte Streifen war breit genug. Tom Bradley rettete die Ranch. Und er rettete seinem Richter die Frau und er rettete seinem Richter das Kind. Und hatte doch selbst nichts davon. Tom Bradley! Herrgott, Tom Bradley! Ja, das ist Tom Bradley. So ist Tom Bradley, euer Gnaden. Und er rettete mir das Leben damals draußen in der Steppe. So ist Tom Bradley. Und er reitet durch die Hölle, dieser Tom Bradley. Und er holt eure Frau und Kind aus dem Feuer. Herrgott, Tom Bradley. Und jetzt mein Urteil, euer Gnaden. Ach du Kerl, daran denkt doch niemand mehr. Mein Urteil, euer Gnaden. Ihr habt es euch selbst gesprochen, Tom Bradley. Ihr seid frei, Tom Bradley. So wahr ich Richter vom Kriegerland bin. Ihr seid frei, Tom Bradley. Danach habe ich nicht gefragt, euer Gnaden. Ist er nicht verrückt? Aber hast du es immer noch nicht kapiert, Tom? Du bist frei. Das ist das Urteil. Euer Gnaden hat das Urteil gesprochen. Und das Urteil lautet, Tom Bradley ist frei. Ja, Tom Bradley ist frei. Das Urteil ist falsch, euer Gnaden. Es ist das beste Urteil, Tom Bradley. Ich bin ein Mörder. Du hast dafür drei Leben gerettet. Ich habe ein Leben ausgelöscht, euer Gnaden. Niemand kann von mir verlangen, dass ich dir dieses Urteil spreche, Tom Bradley. Ich bin ein Mörder, euer Gnaden. Und das Recht ist nicht verbrannt, draußen im Gras. Ist er nicht verrückt? Ist er nicht verrückt? Was wäre Grigatown ohne Tom Bradley? Was wäre ich ohne ihn? Was wären euer Gnaden ohne Tom Bradley? Ihr seid frei, Tom Bradley. Ich bin ein Mörder, euer Gnaden. Und ich verlange mein Urteil. Ich kann euch nicht hängen, Tom Bradley. Wo denkt ihr hin? Niemand kann das. Ihr habt mir Frau und Kind gerettet. Frau und Kind sind nicht das Recht. Das Gesetz ist da. Und es stirbt, wenn das Recht gebrochen wird. Mein Pferd hat eure Ranch gerettet. Ich kann nicht, Tom Bradley. Danach fragt das Recht nicht. Ihr seid der Richter von Grigatown. Ich kann nicht, Tom Bradley. Niemand nimmt euch die Verantwortung ab. Ich verlange mein Urteil. Es wäre der Galgen. Es ist der Galgen, euer Gnaden. Ich kann es nicht, Tom Bradley. Ihr müsst... Ihr wisst es selbst, dass ihr es müsst. Nein, Richter! Nein! Nein, Richter! Nein, das darf nicht! Lass Tom Bradley frei! Frei, Gnade für Tom Bradley! Frei, Tom Bradley! Gnade für Tom Bradley! Gnade für Tom Bradley! Tom! Tom! Ich kann's nicht! Sheriff. Darum geht es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich begreife es nicht. Du musst, Sheriff. Tom, ich habe das Gras angezündet. Ich weiß, Sheriff. Ich habe es angezündet, damit ich dir nicht den Strick um den Hals legen muss. Ich weiß es, Sheriff. Nur kann ich es nicht. Das Urteil ist gesprochen, Sheriff. Der Richter hat es gesprochen, Sheriff. Und du musst es vollstrecken. Nein. Nein, ich kann es nicht. Leg mir die Schlinge um den Hals, Sheriff. Verzeih mir, Tom Bradley. Ich danke dir, Sheriff. Mit dieser Hand, Sir, mit dieser Hand legte ich Tom Bradley die Schlinge um den Hals. Und ich kann die Finger noch bewegen. Und die Schlinge zog Tom Bradley, zog ihm seine Kehle zu. Und am Galgen hängt Tom Bradley und er lässt mir keine Ruhe. Ein Whisky für den Sheriff. Und jetzt drückt mir diese Schlinge, drückt mir meine Kehle zu. Ein Whisky für den Sheriff. Denn er lässt mir keine Ruhe. Sie hörten Der Mörder von Grickertown von Wolfgang Altendorf. Es sprachen der Sheriff Heinz Klevenow, Tom Bradley Charles Brauer, der Richter Herbert Steinmetz sowie Herbert Leonard, Kurt Zielke, Dieter Ohlendiek und Herbert Schröder. Die Regie hatte Günter Siebert und dieses Hörspiel lief erstmals am 6. Juni 1968 bei Radio Bremen. Das ist vorbei, Sheriff. Das ist nicht vorbei. Leider doch, das war High Noon für diese Woche. Und das war das einzige Western-Hörspiel von Radio Bremen. Ab nächsten Donnerstag übernimmt hier wieder kein Mucks der Krimi-Podcast. Alle Folgen in der ARD-Audiothek auf bremen2.de und natürlich überall sonst. Danke fürs Zuhören. Das wär's für heute. Mein Name ist Bastian Pastewka, mein Pferd steht im neuen Funksaal von Radio Bremen. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.